Oder aber er wurde überhaupt nicht praktiziert, weil Gemeinschaften von Jägern und Sammlern sich stärker für die Ausbeutung der produktiven, lokalen Ressourcen interessierten und keine Energie investieren wollten, um Wälder zu roden, die ihnen über lange Zeit Obdach und Nahrung geboten hatten. Ein weiteres wichtiges Umfeld sind die großen Wälder Zentralafrikas. Auch hier können wir der Frage nachgehen, was geschah, als sich neue landwirtschaftliche Methoden an die tropischen Bedingungen der Region anpassten. Die Einführung des Ackerbaus in diesem Teil der Welt wurde oft mit der sogenannten Bantu-Expansion in Verbindung gebracht, einer Zuwanderung westafrikanischer Bevölkerungsgruppen, die alle Sprachen aus der gleichen Bantu-Familie sprachen. Diese Menschen brachten nach heutiger Kenntnis die Perlhirse als wichtiges Getreide mit, aber auch die Eisenverarbeitung. Sie breiteten sich im späten Holozän, vor 4200 Jahren bis heute, auf dem afrikanischen Kontinent nach Süden bis Südafrika aus. Perlhirse ist ein an Trockenheit angepasstes Gras, das offensichtlich vor rund 4000 Jahren in den Flusstälern am Südrand der wachsenden Sahara, die gerade ihre letzte grüne Phase hinter sich hatte, domestiziert wurde. Von dort verbreitete sie sich zusammen mit den Bantu-sprechenden Bevölkerungsgruppen nach Süden. Vor rund 3500 Jahren hatte sie das heutige Ghana erreicht, vor 2500 Jahren die Regenwälder Kameruns und in den letzten 2000 Jahren die heutige Demokratische Republik Kongo. Da man annahm, dass diese Pflanze empfindlich auf warme, feuchte Bedingungen reagiert, wurde ihr Auftauchen von Wissenschaftlern mit der dramatischen afrikanischen Regenwaldkrise des späten Holozäns in Verbindung gebracht. Damit ist eine Zeit gemeint, die vor rund 2500 Jahren begann. Damals zogen sich die Regenwälder im Tiefland anscheinend zugunsten offenerer Landschaften zurück. Manche Fachleute halten die Veränderung für klimabedingt, andere machen die eisenverarbeitenden, bantusprechenden Bauern verantwortlich, die rücksichtslos die Landschaft rodeten, um Platz für die Produktion ihres Lieblingslebensmittels zu schaffen. Mittlerweile sprechen jedoch immer mehr Indizien dafür, dass die Einführung der Perlhirse im tropischen Zentralafrika nicht von einer katastrophalen Rodung der Wälder begleitet gewesen sein musste. In neuerer Zeit konnte man mit landwirtschaftlichen Experimenten zeigen, dass sich das Getreide auch auf feuchtwarmen Feldern in der Nähe von Regenwäldern effizient anbauen lässt. Die Bantu-sprechenden Bevölkerungsgruppen und die Perlhirse wanderten weiter und besiedelten lange nach dem Ende der angeblichen Krise verschiedene Seitenflüsse des Kongo. Interessanterweise tauchte die Perlhirse in Ghana erstmals zusammen mit Pflanzen wie Öl, Palme und Jamswurzel auf, die ihren Ursprung in den tropischen Wäldern Afrikas haben, was auf eine eher gemischte Strategie schließen lässt. Wie wir in den Kapiteln 13 und 14 noch genauer erfahren werden, ist die Ölpalme heute Teil einer weltweiten Branche, die ganz unterschiedliche Produkte hervorbringt, so Nuss-, Schokoladen-, Brotaufstriche und Gesichtscremes. Lokale Beiträge sind auch bei Erderbsen, Wunderbäumen, Rizinus und Kürbissen zu erkennen, die ebenfalls im tropischen Afrika domestiziert wurden und in diesem Umfeld bis heute wichtige Nahrungslieferanten sind. Da es zumindest im Westen der heutigen Demokratischen Republik Kongo keine Anhaltspunkte für Lebensgemeinschaften aus der Vor-Bantu-Zeit gibt, scheinen solche Kombinationen verschiedener Lebensmittel auf einen schnell wachsenden landwirtschaftlichen Erfindungsreichtum und die Anpassungsfähigkeit der neu zugewanderten Menschen hinzudeuten.